Erster liebe Brüder und Schwestern, glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn. Behandelt nicht einige Menschen besser als andere. Zweiter, wenn jemand mit schönen Kleidern und goldenen Ringen zu euch kommt, und auch ein armer Mann mit alten Kleidern kommt, dritter, und ihr sagt zu dem Mann mit den schönen Kleidern, hier ist ein guter Platz für dich. Aber zu dem armen Mann sagt ihr, steh dort oder setz dich auf den Boden, vierter, dann ist das nicht gut. Ihr urteilt falsch und denkt nicht richtig. Fünfter, hört zu, liebe Brüder und Schwestern. Gott hat die armen Menschen in der Welt gewählt. Er macht sie reich im Glauben. Sie bekommen das Reich, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Sechster, aber ihr behandelt die armen Leute schlecht. Es sind die reichen Leute, die euch unterdrücken und vor Gericht bringen. Siebter, es sind die reichen Leute, die Schlechtes über Jesus sagen, obwohl ihr seinen Namen tragt. Achter, wenn ihr das wichtige Gesetz befolgt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann macht ihr es richtig. Neunter, aber wenn ihr einige Menschen besser behandelt als andere, dann sündigt ihr. Das Gesetz sagt, dass ihr dann das Gesetz brecht. Zehnter, wer alle Gesetze befolgt, aber ein Gesetz bricht, der ist schuldig, alle Gesetze gebrochen zu haben. Elfter, denn Gott hat gesagt, du sollst nicht betrügen und du sollst nicht töten. Wenn du nicht betrügst, aber tötest, dann brichst du das Gesetz. Zwölfter, redet und handelt so, wie Menschen, die nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Dreizehnter, wer keine Barmherzigkeit zeigt, wird ohne Barmherzigkeit gerichtet. Aber Barmherzigkeit ist wichtiger als das Gericht. Vierzehnter, meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand sagt, er glaubt, aber er tut nichts Gutes? Kann dieser Glaube ihn retten? Fünfzehnter, wenn ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung und kein Essen hat, sechzehnter, und jemand von euch sagt zu ihnen, geht in Frieden, wärmt euch und esst euch satt, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie brauchen, was nützt das? Siebzehnter, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine guten Taten hat, ist er tot. Achtzehnter, jemand kann sagen, du hast Glauben und ich habe gute Taten. Zeig mir deinen Glauben ohne Taten, und ich zeige dir meinen Glauben durch meine Taten. Neunzehnter, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Das ist gut. Aber auch die bösen Geister glauben das und haben Angst. Zwanzigster, du dummer Mensch. Willst du wissen, dass der Glaube ohne gute Taten nichts nützt? 21. Unser Vater Abraham wurde durch seine Taten gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opfern wollte. 22. Du siehst, dass sein Glaube und seine Taten zusammengearbeitet haben. Durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. 23. So wurde das Wort in der Bibel wahr, Abraham glaubte Gott, und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Und Abraham wurde Freund Gottes genannt. 24. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerechtfertigt wird und nicht nur durch den Glauben. 25. Auch Rahab, die Hure, wurde durch ihre Taten gerechtfertigt, als sie die Boten aufnahm und ihnen half, auf einem anderen Weg zu fliehen. 26. Denn wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne gute Taten tot.